Tote steigen aus dem Schoß der Grüfte, dann schweb ich träumend über Höhen und Klüfte, die mich so fern von dir, so fern von dir getrennet. Darf ich gehen? Durch Türen wandle ich, die mir sonst verriegelt, bis zu der Schönheit still im Heiligtume. Schreck dich, Geist, auch du zarte Blume. Es ist der Liebe Wind, das dich umflügelt.